geeinigter auf Freundschaft oder Kumpel, yeah. Betrinkt sich mit Tequila und Dunkelbier an der Bar heute Abend, der beste Kunde hier. Bitte nochmal zwei kurze, damit der Ex betrunken wird. War schon überrascht ein wenig, hab dich hier rangeführt, geh nicht. Jetzt bin ich wieder mal ledig, schließe die Augen und seh dich angeschmiegt an den anderen, der dich berühren davon krank kann. Du lässt dich von ihm zu decken, bekommst von ihm Knutschlecken. Selbst mit Leid ist erbärmlich, mein Innerstes wehrt sich. Plötzlich bin ich entbehrlich, die Eifersucht ist gefährlich. Denk mal nach, du begehrst mich wie damals, du liebst mich, sei ehrlich. Dass du bei ihm, was werde ich verzeihen, komm zurück, ich wehr mich. Geeinigt auf Freundschaft oder Kumpel, yeah. Betrinkt sich mit Tequila und Dunkelbier an der Bar heute Abend, der beste Kunde hier. Bitte nochmal zwei kurze, damit der Ex betrunken wird. Na klar, es musste ja so passieren. Muss mich auf Partys und singen, leben und programmieren. Heißt stehen, pinkeln und viel onanieren. Ich muss aus meinem Kopf deinen Po radieren. Hör dir ständige Stände, ich will versprechen, ich erinnere mich. Hab's auch versprochen, aber schade, nicht nur ich kenne mich. Die Sucht nach uns war chronisch, jetzt findest du's plötzlich komisch. Willst das Beziehungsniveau nicht, seitdem bleiben wir platonisch. Geeinigt auf Freundschaft oder Kumpel, yeah. Betrinkt sich mit Tequila und Dunkelbier an der Bar heute Abend, der beste Kunde hier. Bitte nochmal zwei kurze, damit der Ex betrunken wird. Am Anfang war das ein Problem, meine Niederlage einzusehen. Tags zu mir nur zum Schein zu stehen und nachts dann heimlich weinen gehen. Aber ich bin halt ein Mann, das heißt, ich kann natürlich auch anders. Und ich habe so meine Standards, mit denen ich Frauen antanz. Wenn ich an meinen Hosenstall fass, denke ich so über all das. Ich freue mich über die freie Wahl unter Frauen jeden Alters. Probier ein bisschen hier, probier ein bisschen da. Ich danke dir, mit gutem Gewissen Frauen zu küssen ist ideal. Geeinigt auf Freundschaft oder Kumpel, yeah. Trifft schöne Frauen hell oder dunkel hier. Mit den schönen Frauen hell oder dunkel hier. Ist die Ex bald schon überwunden, yeah. Geeinigt auf Freundschaft oder Kumpel, yeah. Trifft schöne Frauen hell oder dunkel hier. Mit den schönen Frauen hell oder dunkel hier. Ist die Ex bald schon überwunden, yeah.